minus six, minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, Leute, herzlich willkommen bei Radio A, heute am 14. Januar 2023 im Querfunk auf 104,8 MHz. Wie gewohnt eigentlich, aber nicht ganz wie gewohnt, denn ihr habt, und das ist in den letzten 10 Jahren sehr selten passiert, die letzten 2 Sendungen Wiederholungssendungen gehört. Heute will ich da nur kurz drauf eingehen. Es ist ein etwas trauriger Grund sozusagen, warum ihr 2 Wiederholungssendungen gehört habt, die letzten 2 Sendetermine. Wir haben etwas redaktionelle Schwierigkeiten und versuchen quasi das Projekt Radio A langsam, aber sicher übergleiten zu lassen an eine nächste Generation, die wir aber leider sehr schwer finden bisher. Dazu aber in der nächsten Sendung mehr. Da wird es nämlich um das potenzielle Begräbnis von Radio A gehen und das wäre natürlich sehr schade. Heute ist dem geschuldet auch die Sendung etwas zusammengesetzt aus eher externen Beiträgen, die wir für euch zusammengestellt haben. Und zwar soll es wie immer um verschiedene Themen gehen. Unter anderem haben wir eine Sendung für euch rausgesucht, von griechischen Genossinnen lernen oder von Genossinnen aus Griechenland lernen. Das ist eine Veranstaltungsdokumentation von Radio A Berlin aufgezeichnet. Dann soll es auch natürlich, und dazu würde ich viel lieber selber was sagen, aber das schaffen wir zum Teil einfach nicht so ganz, um die Bauernproteste gehen, und zwar von RDL ein kurzer Beitrag, 10-minütiger Beitrag vom Radio Dreieckland. Da geht es um die Bauernproteste. Beitrag ist vom 10. Januar, also recht aktuell. Und genau, dann wird es noch ein bisschen weitergehen. Das werde ich dann aber nochmal ansagen zwischendurch. Und es gibt natürlich auch ein bisschen Musik, wie immer. Ja, was uns natürlich bewegt ansonsten, ist zurzeit dieses Treffen verschiedener extremer Rechter, die Millionen von Menschen aus Deutschland vertreiben wollten. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Da werde ich auch noch was raussuchen dazu, beziehungsweise dazu könnte ich jetzt auch mal kurz was sagen. Es haben sich eben Akteure der extremen Rechten sowie wirtschaftlich starker gesellschaftlicher Schichten getroffen, um einen Geheimplan vorzubereiten sozusagen. In einem Landhotel bei Potsdam, es war Ende November. Die Recherche ist durch korrektiv.org vor allem gemacht worden. Auf korrektiv.org könnt ihr auch ziemlich intensiv euch mit dem Thema beschäftigen. Da gibt es eine sehr lange Darstellung der ganzen Situation unter dem Titel Geheimplan gegen Deutschland. Von diesem Treffen sollte niemand erfahren. Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmen kamen im November in einem Hotel bei Potsdam zusammen. Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Also die Akteure, die sich da getroffen haben, haben eben darüber gesprochen, wie es möglich wäre, unliebsame Menschen oder was heißt Feinde ihrer politischen Idee, also Feinde der extremen Rechten, aus Deutschland zu vertreiben. Und unter anderem war dort auch der ehemalige Zahnarzt Gernot Möhrig anwesend. Gernot Möhrig ist Investor im Gastrobereich. Dieser Zahnarzt aus Düsseldorf. Und dann war Hans-Christian Limmer da, der ehemaliger Investor im Gastrobereich ist oder immer noch teilweise ist. Der betreibt den Backdiscounter Backwerk und ist Gesellschafter der Burgerkette Hans im Glück. Das heißt, wer hier in Karlsruhe gern mal am Marktplatz bei Hans im Glück ist, sollte sich das vielleicht überlegen. Denn einer der Gesellschafter geht ganz gerne mal zu einem Neonazi-Treffen. Ja, und das Ganze fand im Landhaus Hotel Adlon statt, Entschuldigung, und ist etwas wie ein Kammerspiel. Vertreter der AfD, Rechtsextreme, Unterstützer der Szene und eben finanzstarke Investoren treffen sich dort und wollen gemeinsam besprechen, wie man den politischen Gegner aus Deutschland vertreibt. Ja, was stört uns daran? Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Warum schockiert es mich nicht? Es schockiert mich nicht, weil die Idee eines Tag X unter extremen Rechten alles andere als eine neue Idee ist. Wenn die sich jetzt natürlich so organisieren, wie sie es gerne machen würden, nämlich tatsächlich mit zusätzlich finanzstarken Geldgebern und so weiter, dann ist das Ganze natürlich ernstzunehmender, wie wenn sich ein paar Dorfnazis im Bauwagen treffen und drüber schwadronieren, wie man den politischen Feind vernichtet. Das ist natürlich schon eine heftige Angelegenheit und ihr dürft euch damit gerne auch mal beschäftigen. Ja, das sind Menschen, auch verschiedene Fachleute schon dabei gewesen aus dem Bereich Marketing und so weiter. Also schon Leute, die das auch dann umsetzen sollen und darstellen sollen, wie man das macht. Und es gab so Ideen wie, ich kann hier mal einzelne Sachen hier, Gerrit Huy, Bundestagsabgeordnete der AfD, sagt zum Beispiel, man kann ja die deutsche Staatsbürgerschaft auch Leuten wegnehmen. Also da soll dann überlegt werden, wie kann man denn quasi wieder zu einer Remigration kommen, sagt hier zum Beispiel Martin Sellner, Staatsbürger, das ist das größte Problem, völlig richtig, also die Staatsbürgerschaft unabhängig der Herkunft und sowas. Will Martin Sellner und so. Also eine wirklich widerliche Runde mit wirklich widerlichen Menschen und wirklich widerlichen Ideen insgesamt. Das solltet ihr auf jeden Fall, finde ich, euch mal genauer anschauen. Auf korrektiv.org findet ihr es direkt auf der Startseite. Und teilt auch das ruhig mal, dass es sowas tatsächlich gibt. Diese Recherche ist sehr wertvoll, weil es natürlich antifaschistische Gruppen gibt, die seit vielen, vielen Jahren solche Recherchearbeit betreiben und zu diesen Themen auch schon berichtet haben, dass es solche Treffen gibt, sowas wie den Weikersheimer Kreis auch und so. Also es gibt da schon immer oder schon lange Recherchen dazu. Korrektiv hat vielleicht ein bisschen ein größeres Spreading-Potenzial. Genau, also schaut euch das mal an, haut es raus. Sollte einfach mal erwähnt werden, weil es doch gerade eine große Sache ist, die hinter anderen Dingen dann ein wenig in Vergessenheit geraten kann. Also bei all den Geschehnissen auf der Welt und bei all den Konflikten und Kriegen und widerlichen militärischen Ekelhaftigkeiten, die wir gerade so sehen auf der Welt, terroristische, militärische, wie auch immer, alles gleichzeitig, alles eklig, dürfen wir auch nicht vergessen, vor der eigenen Haustür zu kehren und zu schauen, wie sich die autoritären Kräfte hier in Deutschland weiterhin organisieren, formieren und ihre Umsturzpläne vorbereiten. Und ich kann euch auch sagen, auch hier in Karlsruhe gibt es eine Neonazi-Szene immer noch, die sich auf den Tag X vorbereitet. Dazu gehört das Horten von Waffen, dazu gehört sicherlich auch das Restaurieren bestimmter Fahrzeuge. Also jetzt bei den Bauernprotesten hier in Karlsruhe hat man doch einige Deutschtümler gesehen mit Militaria, also Militärfahrzeugen, die sich natürlich als Oldtimer-Liebhaber wahrscheinlich darstellen, wenn man sie fragen würde. Aber tatsächlich sind es zum Teil auch knallharte Faschos. Jetzt gibt's passend zum Thema natürlich Mucke. Ja, wie ihr unschwer hören konntet, das war Atari Teenage Riot mit dem Classic Deutschland has got it all. Und jetzt kommt, wie angekündigt, die von Radio A Berlin aufgezeichnete Sendung bzw. Veranstaltung unter dem Titel, ich sag's euch genau, von Genossinnen aus Griechenland lernen. Im Folgenden veröffentlichen wir den ersten Teil einer Veranstaltung der anarchistischen Gruppe Regensburg unter dem Motto von Genossinnen in Griechenland lernen. Die Genossinnen der anarchistischen Gruppe Fitili aus dem südwestdeutschen Raum versuchen dabei, eine Skizze der griechischen Zustände anzufertigen. Wir freuen uns, den Vortrag hier zu veröffentlichen und werden in naher Zukunft versuchen, die am selben Abend entstandene Diskussionsrunde zu bearbeiten, ebenfalls zu veröffentlichen. Das findet ihr dann bei A-Radio Berlin irgendwann einmal. Das Ganze war am 10. Januar und geht insgesamt 40 Minutes, glaube ich, 21 Minuten, 40 Minuten, 45. Genau, viel Spaß beim Hören und bis später. Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen. Beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Folgenden veröffentlichen wir den ersten Teil einer Veranstaltung der anarchistischen Gruppe Regensburg, kurz ANA, unter dem Motto von Genossinnen aus Griechenland lernen. Die Genossinnen der anarchistischen Gruppe Fitili aus dem südwestdeutschen Raum versuchen hierbei, eine Skizze der griechischen Zustände anzufertigen. Wir freuen uns, den Vortrag hier zu veröffentlichen und werden in naher Zukunft versuchen, die am selben Abend entstandene Diskussionsrunde zu bearbeiten und ebenfalls zu veröffentlichen. Wir bedanken uns für den Veranstaltungsmitschnitt und freuen uns jetzt über eine kleine Vorstellungsrunde. Hallo, wir sind Anna, die anarchistische Gruppe Regensburg. Wir wollen die Idee des Anarchismus in Regensburg weiterverbreiten. Denn ob durch VermieterInnen, ChefInnen oder PolitikerInnen, tagtäglich bekommt jeder und jede von uns die Macht der Herrschenden zu spüren. Alleine wirkt dieses System unüberwindbar und man fühlt sich machtlos. Wir diskutieren, wie politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse bekämpft und eine Gesellschaft, die auf konsensdemokratischer Selbstverwaltung basiert, funktionieren kann. Dabei sollen uns Lesekreise, Lesungen, Workshops, Filmabende und so weiter helfen. Ein zentraler Schritt auf dem Weg zur befreiten Gesellschaft ist unserer Ansicht nach das Aufbauen und Betreiben von selbstorganisierten und selbstverwalteten Strukturen in allen Lebensbereichen. Konkret heißt das, keine ChefInnen mehr, sondern die Arbeitenden entscheiden, was und wie produziert wird. Keine VermieterInnen mehr, sondern die BewohnerInnen organisieren ihren Wohnraum selbst. Das lässt sich nur durch den solidarischen Zusammenschluss von uns allen erreichen. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, oder warum du so bist, wie du eben bist, bau mit uns eine lebenswürdige Zukunft auf. Wenn du den Wunsch nach einer freien Gesellschaft für alle ohne Unterdrückung mit uns teilst, dann nimm gerne Kontakt mit uns auf. Dafür musst du nicht erst hunderte Seiten zu unseren Ideen lesen oder Verpflichtungen eingehen. Sprich uns einfach an oder komm gerne zu einer unserer nächsten Veranstaltungen. . 2008 begann die sogenannte griechische Staatsschuldenkrise. Die heftigen Sparprogramme, die darauf folgten, führten zu massiven Protest der Menschen. Revolution lag in der Luft. Das Besondere, es war eine Bewegung von unten, von den Massen selbst. In ihrem Verlauf kam es nicht nur zu militanten Demonstrationen, sondern auch zu Hausbesetzungen, selbstorganisierten Betriebsübernahmen oder einer neu geschaffenen Versorgung im medizinischen Bereich. Wir wollen von den Genossinnen aus Griechenland lernen und wir wollen herausfinden, wie hat es die anarchistische Bewegung in Griechenland geschafft, die Trennung von AktivistInnen und sogenannten BürgerInnen zu überwinden? Was ist auf Deutschland übertragbar und was nicht? Warum gibt es jetzt einen Backlash in Griechenland? Und was können wir gegenseitig daraus lernen und wie können wir eine gemeinsame Perspektive entwickeln? Dazu haben wir uns überlegt, zwei Filme zu zeigen, die von den AktivistInnen in Griechenland selbst gemacht wurden. Und im Anschluss bei einer dritten Veranstaltung haben wir unsere Genossinnen aus Heidelberg von Fitili eingeladen, die nochmal besonderes Wissen über die Situation in Griechenland haben und die uns da über den aktuellen Stand aufklären werden. Okay, ja, also unsererseits vielen Dank für die Einladung. Es ist schon ein sehr schöner Abend hier und wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Ich bin Manolis, du bist... Ich bin Stefanos. Ja, wir sind beide Mitglieder von Fitili. Wir haben uns in Heidelberg in der Pandemie gegründet, also am Anfang der Pandemie, so Ende 2020. Wir verstehen uns als eine anarchistische Gruppe. Und dadurch, dass wir am Anfang eher nur Mitglieder waren, die in Griechenland zumindest sozialisiert waren, wenn nicht auch teils politisiert waren, hatten wir auch seit Anfang an diesen Bezug auf Griechenland. Ich glaube, es ist nur meine Pflicht, hier klarzustellen, dass wir beide sehr lange in Deutschland wohnen und auch hier politisiert sind. Trotzdem schien uns sehr wichtig, die internationale Solidarität und antinationale im Endeffekt Solidarität voranzutreiben und diese Transferleistung zwischen Deutschland und Griechenland und den Bewegungen zu verstärken. Ich mache gleich weiter mit unseren Themen. Wir machen eine einen kleinen Abriss der Zeit seit der Finanzkrise, die kann man so, so Ende 2008 ansetzen. Und wir haben noch ein paar Anstöße oder Themenvorschläge für eine freie Diskussion am Ende. Aber erstmal vorab, wenn ihr mehr Redebedarf oder Fragen, Anregungen habt, könnt ihr euch auch spontan melden. Und also wir wollen jetzt nicht unbedingt einen linearen Vortrag hier machen. Also, wir fangen dann an mit dem Resümee seit der Zeit der Finanzkrise. Und zwar mit einem Ereignis, das nicht direkt eventuell verbunden ist mit der Finanzkrise. Im Dezember 2008, am 6. Dezember 2008, wurde dieser Junge auf dem Mural da, Alexis Grigoropoulos, der war damals nur 16, von einem Polizisten in Exarchia ermordet. Er war einfach da mit einem Freund von ihm feiern und die haben eventuell vielleicht, das Narrativ ist, dass die Polizisten sich bedroht und provoziert gefühlt haben und dass der Polizist, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, eigentlich in die Luft und Richtung Boden geschossen hat und dass es kein direkter Schuss war. Es hat einen sehr spontanen Aufstand hervorgerufen, der uns auch als Generation geprägt hat. Die anarchistische Bewegung oder die AnarchistInnen in Griechenland bis dahin waren sehr nihilistisch oder insurrektionalistisch unterwegs. Deswegen wurde auch dieses ganze Potenzial zusammen, aber auch mit Leuten, die erst durch diese Tage und durch diese Tat politisiert wurden, losgelassen. Und das ist sehr prägend, auch wegen der ganzen Erinnerungskultur um Alexis, für die ganze Zeit danach. Weil die anarchistische Bewegung sich neu gefunden hat durch diese Tage des Aufstands und durch diese neue Generation, die sehr traumatisch und brutal politisiert wurde, im Endeffekt. Vom einen Tag auf den anderen teilweise. Man sieht hier quasi, wie die eine Generation in die andere übergegangen ist. Es gab in Exarchia und in anderen Regionen Griechenlands, wie rechts das Bild aus Thessaloniki, sogenannte soziale Zentren. Die waren eher eine akademisierte und nischige Kultur. Beispielsweise zu dem Bild links, Nosotros, das ist ein gemieteter Raum, soweit ich weiß, und der wurde gegründet teilweise von einer anarcho-syndikalistischen Organisation namens Rosinante. Eine sehr prägende Figur darin ist ein Mensch, der im Pariser Mai 68 sozialisiert war, auch eine sehr akademische Person. Das Mikropolis in Thessaloniki ist das Bild rechts, das auch lange versucht hat, eine soziale Anbindung zu schaffen und gewissermaßen auch hat und hatte. Aber dann wurden quasi auch Räume neu besetzt bzw. gegründet. Die Bewegung nach 2008 und vielmehr nach 2012 hat einen Schwerpunkt auf mehr soziale Themen, mehr soziale Anbindung gehabt, aber wir können auch später darauf zu sprechen. Man sieht hier ein sehr schönes Bild, was in einer Küfa entstanden ist, 2019. Seit 2012 gibt es in fast jedem Stadtteil, wo es einen sozialen Anspruch natürlich dafür gibt, Küfas. Und man sieht, ich glaube, nach 2012 den grundlegenden Generationenwechsel in Richtung einer sozialeren Anarchie, die natürlich durch die sehr prekäre Situation entstanden ist, in die viele GriechInnen und Menschen, die in Griechenland leben, gebracht wurden durch die Sparmaßnahmen. Müssen wir vielleicht hier klären, wie das genau, was die griechische Schuldenkrise so für einen Ablauf hatte, was genau passiert ist? Ein paar Eckdaten wären. Ja, ein paar Eckdaten sind eigentlich ist eigentlich die Aufnahme von Griechenland mit den ersten Ländern in die Eurozone. Ich glaube, es hat mit einem Titelblatt auf dem deutschen Fokus angefangen, wo quasi die Kreditaufnahme, das Kreditaufnahmevermögen von Griechenland in Frage gestellt wurde. Und das ist einfach das Klick, was die Märkte brauchen, um zu spekulieren. Und dann wurden die Zinsen enorm erhöht, noch im Rahmen des freien Markts. Und dann haben sich die Hauptgläubiger von Griechenland, die Troika, entschieden, erstmal, dass sie diese Gläubiger werden, dass sie alle Schulden von Griechenland aufkaufen und dann Griechenland vorschreiben, wie das Land zu wirtschaften hat, sodass diese Blase nicht platzt, sondern dass sie wieder, immer wieder aufgeschoben wird, weil man Angst hatte, dass ein Scheitern eines Landes in der EU und im Euro auch alle anderen mit sich ziehen würde. Ich glaube, man kann das nicht leichter erzählen als das. Etwas, was auch zu dieser Krise geführt hat, war, dass der griechische Staat, um die Banken zu retten, ihre Schulden aufgekauft hat, sodass es dann zu Staatsschulden wurde. Zu den schon erheblichen Staatsschulden dazugerechnet. So die Kulmination der Frust von der Gesellschaft war so 2011. Das Phänomen da oben ist 2012, das ist wo die Nazi-Partei, also ihr erkennt wahrscheinlich die Ähnlichkeit zum Hakenkreuz, die ist nicht nur bildlich. Ja, was wollte ich? Ach ja, ja, da gab es eine extrem große Demonstration, sowas wie 700.000 Menschen waren auf der Straße in Athen und dann auch und nicht nur von der Bewegung, sondern ganz einfach irgendwelche Menschen. Da waren auch teilweise sehr exzentrische Persönlichkeiten, die einfach so auf die Demo mit einem Aperolchen gekommen sind und so weiter. Aber es hatte auf jeden Fall eine breite gesellschaftliche Anbindung. Ja, ich will nur dazu sagen, ich zeige euch, oder wir zeigen euch ein, links oben ein Bild von Faschos und ich will über Repression reden. Das ist sehr interessant. Griechenland hatte sehr, sehr, sehr lange, viel, viel länger als Deutschland, eher eine Hau-drauf-Politik in der Repression. Im Endeffekt nahmen die meisten Leute, die auf die Straße gingen, in Kauf, dass sie Gas abbekommen, dass sie eventuell geschlagen werden, aber weitere formelle Repressalien waren eher seltener bzw. irrelevant. Das Führungszeugnis ist vielleicht auch in der griechischen Gesellschaft ein bisschen irrelevanter als in der deutschen. Und natürlich waren diese Polizeischlägertrupps auch so intersektional organisiert, indem beispielsweise, man sieht die Schilder da, das sind Mitglieder der Goldenen Morgenröte, haben im Synergieeffekt Leute, ja, wie soll ich sagen, platt gemacht. Also haben so Bullen und Faschos zusammen auf das Gelände geschlagen. Ja. Ja. Das hat aber dazu geführt, dass diese Partei 2012 ins Parlament gekommen ist, weil sie ein starkes Auftreten auf der Straße hatten. Viele Leute sahen auch die ganze Ineffektivität von Griechenland in dieser starken linken Szene, im Endeffekt in einer starken anarchistischen Szene. Und so hat sich eine regelrechte Neonazi-Partei, die auch gewalttätig ist, nicht durchs Salonfähig machen, aber auch durchs Zeigen, dass sie brauchbar sind oder dass man auf sie angewiesen ist, es geschafft, in das Parlament einzuziehen. Sorry, sie hatten zum Beispiel auch tatsächliche Nachbarschaftshilfestrukturen. Ja. Gut, mit einem Publikum natürlich. Und sie hatten dann auch ihre Schlägertruppen, ist ein bisschen zu nett. Ja. Aber okay, ja. Und sie haben dann auch 2013 einen antifaschistischen Rapper getötet. Und was sie dann natürlich, wo natürlich nicht mal die bürgerliche Spektrum in Griechenland irgendwie das immer noch, also diese stillschweigende Zusammenarbeit immer noch rechtfertigen konnte, deswegen wurde diese Partei als kriminelle Organisation einfach, oder nur Teile dieser Partei als kriminelle Organisation verurteilt, manche sind noch im Knast, manche nicht. Das große Bild zeigt, wie eigentlich aber die Bewegung schon die Kapazitäten hatte, also die anarchistische und linke Bewegung in Griechenland die Kapazitäten hatte, geschlossen entgegenzutreten seit 2012. Dieses Bild ist 2020 entstanden, das ist die Versammlung am Tag der Verurteilung vor dem Gerichtshaus in Athen. Und natürlich gab es in der Versammlung auch eine andere Form von Repression, weil wir jetzt schon 2020 haben und eine neue Regierung, die viel weiter in die neue rechte Schiene gegangen ist. Es gibt Leute, die von der Urbanisierung von Griechenland reden, nach dem Vorbild von Orbán in Ungarn. Und die Repression hat einfach einen anderen Charakter bekommen. Die Polizei versucht jetzt, Leute festzunehmen, ihnen weite Teile des Strafgesetzbuchs vorzuwerfen und zu verhängen, sodass man zumindest die einzelnen Menschen zum Burnout führen kann, dadurch, zum einen. Zum anderen sind auch die Informationsdienste in der Polizei ausgebaut worden. Man kann inzwischen in Griechenland von regelrechter Rasterfahndung reden. Du sagst auch was dazu danach, zu dem konkreten Fall. Und damit wir vielleicht ein bisschen Einblicke kriegen, wie sowas aussehen kann, links sieht man einfach einen Menschen, der während der Pandemie in einem Park war, der von Polizisten zusammengeschlagen wurde. Rechts sieht man eine Transparent, auf dem steht, ich habe Schmerz, es tut weh. Und ein gewisser Handgriff der Polizei. Die Polizei agiert langsam immer mehr wie in Zentraleuropa mit Verringerung der Distanzen. Man ist nicht außerhalb von der Demo und man versucht einzudringen. Diese bekannten, hier sehr bekannten Würgegriffe und so weiter durchzuführen. Und um nicht ganz, zumindest meinen Teil, nicht ganz pessimistisch zu beenden, würde ich gerne das zeigen, und zwar wie die Bewegung trotzdem gewissermaßen nicht nur Demonstrationen oder Soli-Aufrufe und Inhalte produziert, wenn sie Repression erfahren, sondern wie sie agieren, wenn sie tatsächlich gebraucht werden, gelebte Solidarität zu zeigen, immer bei egal was, Hochwasser, Waldbränden, anderen Natur- und Nicht-Katastrophen, präsent zu sein. Natürlich auch, du sagst auch ein paar Sachen dazu später, natürlich auch in der Solidarität mit Geflüchteten. Mhm. Ja? Zu dem Teil wollte ich noch sagen, wir haben so ein bisschen die Zeit zwischen, also die linke Klammer, die Regierungszeit von Syriza zwischen 2015 und 2019. Übersprungen. Es ist nicht, dass da keine Sachen passiert sind, also die Repression ging weiter. Syriza hat selber ein paar von den Besetzungen und sozialen Zentren ausgeräumt und die Bullen waren immer noch dieselben und haben immer noch genauso geschlagen wie davor. Dann mache ich weiter mit den Perspektiven und Möglichkeiten des internationalen Austausches. Es gibt natürlich etliche Sachen, die man machen kann. Ich würde das aufteilen in so direkte Kooperationen und dann Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung und dann aktive Teilnahme in den jeweiligen Gesellschaften. An Öffentlichkeitsarbeit und solidarische Unterstützung, das ist im Prinzip etwas, was wir so beiseite tun. Das ist tatsächlich ein Bild aus Heidelberg aus 21, als der Dimitrescu Fontinas, ein alter Stadtguerilla, in den Hungerstreik ging, auch für einen sehr langen Zeitraum. Und da haben wir versucht, so ein bisschen das Thema hier präsent zu machen. Das gute Details können wir auch später dazu sagen. Aber der Punkt ist, wenn es Informationen gibt, dann kann es auch Unterstützung geben. Wenn es keine Informationen gibt, dann weiß man auch nicht, was man und wie man unterstützen kann. Dazu kommt auch noch die materielle Unterstützung. In den meisten Fällen ist das, was man so von einem Land zum anderen, jetzt nicht explizit mit einer Richtung, aber okay, machen kann. Und das ist aus dem griechischen Konsulat in Berlin, als Alexis ermordet wurde. Also das war im Prinzip so eine symbolische Besetzung des griechischen Konsulats, was dann auch für Öffentlichkeit gesorgt hat. Das ist, worauf ich hinaus wollte. Das ist von einer Aktion vom letzten Jahr von der SWEOF, der Reiterinnenbasisgewerkschaft Athens, zusammen mit einer Reiterinnengewerkschaft aus Myanmar. Sie hatten tatsächlich Menschen, die in der gleichen multinationalen Plattform gearbeitet haben, und sie haben quasi in mehreren Ländern, das ist so ein ganzes internationales Netzwerk, was die Menschen in Myanmar aufgebaut haben, und sie bestreiken dieses Unternehmen wirklich in jedem Land. Und in Griechenland haben sie 2022 auch tatsächlich gewonnen, in dem Sinne, dass sie bei einer Lieferplattform, wo alles hauptsächlich über selbstständige äußere Mitarbeiter läuft, haben sie Verträge für Festanstellung mit 8 Stunden Arbeitszeit und so weiter bekommen. Als einzige, noch einzige in der Welt, was diese Plattformen angeht. Und man kann auch tatsächlich vor Ort sein und Menschen unterstützen. Das passiert in Griechenland gerade sehr häufig in der Nähe von Flüchtlingscamps, etwa auf Lesbos. Das ist das Logo von so einem Kollektiv, Women in Solidarity Housing heißt das, und das sind im Prinzip Frauen und Flüchtlingspersonen aus mehreren Ländern und auch selbst Geflüchtete, die dann die versuchen, die Neuankömmlinge sozusagen zu unterstützen vor Ort und die Pushbacks zu verhindern und solche Sachen. Genau, und ja, ich habe davor auch über Geld geredet, und das ist auch etwas, was für uns jetzt erst letzte Woche als Nachricht kam, und das ist der Grund, warum wir einen Spendenaufruf machen, wo ein Genosse, der einfach über eine Freundschaftsbeziehung als Komplize kriminalisiert wurde bei einem Fall, wo 39 Flaschen mit Benzin in einem Auto gefunden wurden. Und er musste bis heute 5000 Euro bezahlen. Das war die Kaution. Und das wurde im Prinzip aus mehreren Ecken vorgestreckt, Familien, Freunde, Direktkredite, so alles, was die Gruppe an Mitteln hatte und so weiter. Und das wird jetzt im Nachhinein gemütlich wieder gesammelt, damit auch die Leute nicht pleite gehen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was man merkt in Griechenland auf der Straße: die Deutschen geben Geld. Das ist quasi in Exarchia machen sie so Runden, wo sie Geld sammeln, und tatsächlich diejenigen, die das meiste Geld geben, sind die Deutschen, so von dem Eindruck her. Und es ist auch verständlich, man kann sich hier mehr leisten eventuell. Und ja, keine Sorge, wir wollen euch nicht für euer Geld mehr geben. Das ist letztes Jahrzehnt. Schon passiert. Ja, dieser Punkt, so strategische Synergien, das war so ein bisschen das komplizierteste, weil es schon viele Ähnlichkeiten gibt in den Gesellschaften. Wir sind ja alle in Europa letzten Endes, sehr ähnlichen staatlichen Systemen und so. Aber es gibt dann auch erhebliche Unterschiede und es ist natürlich nicht alles von einem Land zum anderen übertragbar. An sich, ob die anarchistische Bewegung in Griechenland intern eine Strategie hat, würde ich als fragwürdig bezeichnen. Also in der Hinsicht, dass es keine durchgearbeitete Strategie mit konkreten Schritten bis zur Revolution gibt, wie man sich das aus der CNT und dem Spanischen Bürgerkrieg vorstellt. Und es ist mehr so ad hoc und impromptu. Das heißt, etwas passiert, das kommt in die Medien hoch und dann reagieren einfach alle selbstständig darauf. Und das funktioniert über Jahrzehnte, also diese Prozesse sind schon eingespielt und eingelernt, diese Reaktionen oder Reflexe. Ja. Und es fällt aber, mit der Zeit fällt es aber immer mehr an so konkrete Organisationen. Und keine Struktur mit einem umfassenden quasi Anspruch, Antirepression oder Care zu betreiben, wie die Rote Hilfe oder den Anarchist Black Cross. Jede Gruppe schaut für sich selbst. Es gibt kleine Antirepressionsstrukturen, die natürlich auch nicht so viel stemmen konnten, auch weil man das teilweise bisher nicht gebraucht hat. Einfach weil die Bewegung jetzt finanziell erstickt wird durch die neue Art von Repression und Rasterfahndung. Und jetzt, wo man es begriffen hat, dass man so etwas braucht, machen sie es tatsächlich anders als die Rote Hilfe. Also zu jedem Gefangenen oder zu jedem Menschen, der vor einem Gericht stehen soll, gründet sich eine Solidaritätsversammlung, die dann die Spenden dafür aufsammelt. Und es gibt auch eine Extragruppe dafür, schon seit mehreren Jahren, die aber erst letztens viel größer geworden ist. Das ist dann so eine Solidaritätskasse für Gefangene. Und das würde ich sagen, ist wiederum so eine Proto-Rote Hilfe. Also es ist noch nicht... und es hat auch ganz andere Hintergründe als die Rote Hilfe und es ist auch nicht dazu gekommen, sich wirklich von Athen aus auszubreiten. Also die Kasse gibt es tatsächlich nur in Athen, meines Wissens. Und was an sich hat es bisher gereicht, aber zunehmend sehen Leute den Bedarf für mehr. War zum Beispiel ein Grund, warum die Anarchie in den letzten Jahren weniger Zulauf hat, im Gegensatz zum Kommunismus, weil sie halt eine konkrete, ausgearbeitete Strategie und Taktik haben, die sie auch konsequent durchsetzen können, weil wenn es um die Kommunistische Partei Griechenlands handelt, gerade bei solchen Pfändungen ersten Wohnsitzes, wo manche anarchistischen Gruppen auch versuchen mitzumachen, der geht hier mit einem Abgeordneten das gewerkschaftliche Organ von der Kommunistischen Partei geht hier mit einem Abgeordneten und sagt, er geht jetzt weg. Und die Bullen, so Hunde wie sie sind und wissen, dass sie ihre Herrchen schützen, tun das natürlich auch für die kommunistischen Abgeordneten, warum nicht? Was dann natürlich auch nur für Öffentlichkeit sorgt und ein paar Tage später passiert die Findung trotzdem, aber man hat halt keine besseren Beispiele vor Augen und man rutscht so ein bisschen in dieses Schema, aber es gibt dann eben auch Menschen, die sich eben Strategien und sowohl neues theoretisches als auch neues praktisches Wissen erwerben und es ist dann vielleicht jetzt gerade eine neue Phase, wo man ein bisschen mit der mit Sotakis Regierung gelebt hat und mitbekommen hat, wie sie tickt. Und ich bin selber gespannt, was sich daraus entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall gerade ein Wendepunkt. Und ich kann nicht wirklich sagen, ob das dann tatsächlich zu einer größeren Strategie oder Verballung der Kräfte oder zu einer größeren übergeordneten Organisation kommt. Es gab den Versuch, eine anarchistische Föderation in Griechenland zu gründen. Das ist grandios gescheitert, weil das genauso wie alle anderen Sachen über persönlichen Beziehungen lief. Und es gab dann das große Gründungskongress der anarchistischen Föderation Griechenlands, wo sich zwei zentrale Figuren gestritten haben und dann entstanden zwei Föderationen. Ja. Und das war noch zu Hochzeiten, also dass ich war selber nicht an diesem Gründungskongress dabei, weil das gerade in der Zeit war, wo ich nach Deutschland umzog, so Ende 2012. An sich gibt es auch keinen Anarchosyndikalismus, der quasi eine krasse Bürokratie als Struktur bereitstellen kann. Es gab ein paar Versuche, aber das ist dann auch gescheitert. Ich würde sagen, die am meisten organisierte Gruppe wäre auch Ruvikonas und auch die größte wahrscheinlich, aber die sind halt in Athen. Und sie haben eine sehr dominierende Position in der Bewegung. Es gibt tatsächlich Gruppen, die sich von Ruvikonas scheinbar gespalten haben, aber eigentlich die Organe von Ruvikonas in anderen Städten sind oder auch in Athen selbst. Masovka ist so eins zum Beispiel. Es ist ein Ruvikonas außerhalb von Ruvikonas. Ja. Und es gibt auch intern eine bessere Struktur mit Sektoren, um bestimmte Themen tiefer einarbeiten zu können. Und sie haben auch eine sehr gute Propagandastrategie. Sie haben es tatsächlich geschafft, in den letzten 10 Jahren das Gesicht der anarchistischen Bewegung zu werden, so viel, dass es für die Rechten und die Politiker synonym war. Also Ruvikonas und Anarchistinnen. Und was man dann hier daraus lernen kann, ist vielleicht ein bisschen weniger das System ernst zu nehmen. Dieses, ja, also die militanten oder die militanteren Taktiken, die da noch machbar sind, weil es institutionell nicht so viele Beschränkungen gibt wie in Deutschland, die führen dann trotzdem zu Repression. Es ist halt konstruierte Repression. Man kann das nicht gesetzgeberisch richten oder direkt klar machen. Ich glaube, das ganze Land scheißt auch auf das Gesetz drauf, in großen Teilen. Und, also jetzt unabhängig von der politischen Richtung so. Und das kann man, glaube ich, auch hier wagen. Ja, selbst wenn Repression kommt, selbst wenn ganz viele Sachen, schlimme Sachen passieren. Es gibt ja das Motto, ja, sie trafen einen, aber gemein sind wir alle und so. Aber das wird nicht so richtig umgesetzt. Also ich kenne viele Leute, die einfach Angst haben, dass ihr komplettes Leben umgeworfen wird von der staatlichen Repression, und sie wissen nicht, ob sie irgendwo Rückhalt haben, obwohl sie vielleicht jahrelang in Strukturen drin sind. Also da, ja, deshalb das kleine Dings mit den Händen, einfach Solidarität praktischer machen. Weniger Kampagnen mehr auf die Straße, so wäre so ein Punkt, wo ich sehen kann, dass man hier aus Griechenland etwas lernen kann. Was Griechenland von Deutschland lernen kann, ist eben dieses Institutionelle sehr viel. Okay, im Prinzip, wie viele Sachen, die jetzt in Griechenland gesetzt werden, sind in Deutschland schon passiert, allerdings allmählicher über einen längeren Zeitraum. So, ich glaube, dass Das Erste, was mir jetzt einfällt, ist so Agenda 2010, wo das hier angefangen hat und dann ging das an allmählich mit den Reformen, so Sachen wie Versammlungsgesetz, Arbeitsreform, Bildungsreform. Die Bildungsreform war in Deutschland schon in den 90ern, aber okay. Spätestens das mit den Unis und dem Bachelor-Master-Dings, das ist etwas, was jetzt in Griechenland auch passieren soll und wo hart dagegen gekämpft wird. Und das mit der Überwachung und so Sachen bei den Arbeitsverhältnissen wie dieses flexible Arbeitszeit und so weiter, das kam erst jetzt durch die Mitsotakis-Regierung. Ein paar Sachen auch davor, aber das ist alles in einem sehr kurzen Zeitraum versucht, Mitsotakis sein Griechenland 2.0 herzustellen, indem er direkt von Deutschland und den US abschreibt. Und das Know-how, wie man mit so einer institutionellen Repression umgeht. Sich davor schützt. Ja, und wie man sich davor schützt, deshalb Datenschutz, weil es gibt in Griechenland eine krasse Technophobie in der Bewegung, dass Menschen sich in der Pandemie geweigert haben, ein Plenum online zu halten, weil das kann ja jeder hören, ne? Hat man auch gesehen, jetzt letztes Jahr mit den Überwachungsskandalen. Aber anstatt die Technik zu lernen und zu benutzen als weiteres Mittel zur Erfüllung unserer Zwecke, gibt es noch ein bisschen wenig, was das angeht. Sie benutzen immer noch Gmail zu einem sehr großen Teil. Gruppe. Gmail-Adresse. Ja. PGP ist ein exotisches Märchen aus dem außerhalb von der Erde oder so. Also so Sachen. Das bezieht sich darauf, zu der letzten Möglichkeit des internationalen Austausches, also wenn man vor Ort ist. Every supporters go home, here we have class war. Das ist tatsächlich ein bisschen älter, das ist aus Exarchia das Bild. Touristen sind in Athen ein sehr großes Problem, egal ob sie anarchistisch sind oder nicht. In Griechenland allgemein, aber ich kann jetzt akut nur von... diese Häuser werden dann von den Kindern zu Airbnbs umgewandelt. Wenn Mieter drin waren, werden sie rausgeschmissen, um die Wohnung zu Airbnb umzuwandeln. Und es ist eine große Katastrophe. Tatsächlich der Großteil der Immobilien im Zentrum von Athen sind nicht für Einwohner. Oder da wohnen keine Menschen, die dauerhaft in Athen leben, drin. Es ist auch lustig, in Athen mit WLAN an rumzulaufen. Es ist so dieses Airbnb-Bingo, also alle in einem Wohngebiet so rumzulaufen und zu gucken, so bla bla bla Rooms, bla bla bla Hostel, und man sieht drumherum, das ist nichts, was wie eine Beherbergung aussieht, das ist alles Wohngebiet. Ja, und natürlich gibt es dann auch den alternativen Tourismus, und wenn das als Konsum gemacht wird, also wir gehen hin, gucken uns an, wie die Bewegung hier tickt und so ein bisschen Party und Anarchie und alles schön und so, aber dann steht man halt vor einem geflüchteten Haus, wo Leute drin wohnen und verlangt irgendwie das Haus zu betreten und eine Führung zu machen. Wie kommt man auf diese Idee überhaupt, weiß ich nicht, aber ja gut. Oder dass man sich wirklich einbringen möchte, aber dann nicht die Besprechungen mit den lokalen Strukturen macht, ob sie das überhaupt tragen können, quasi eine Person für ein paar Wochen oder sogar weniger einlernen zu müssen in dem ganzen Prozedere, und dann ist die Person plötzlich weg. Haben die Strukturen überhaupt diese Kapazitäten? Bisschen unsere Gedanken lose zusammengestellt, und genauso lose sind hier auch Themen zusammengeworfen, wo wir uns dachten, okay, wenn Sie darüber was hören wollen, können wir auf jeden Fall was sagen. Die Liste ist auch nicht, ist weder vollständig noch hat den Anspruch, vollständig zu sein, noch müssen wir irgendwas davon jetzt besprechen, aber wir dachten so vielleicht als, also so ein paar Vorschläge. Danke. Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Und wann schießen sie auf Nazis? Kala, oh yeah! Radikalen mit dem Schießgewehr. Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Und wann schießen sie auf Nazis? Kala, oh yeah! Konferenz der Innenminister spart das Thema aus, denn was ist schon ein Staat im Staat gegen ein besetztes Haus?

nicht mehr. Ja, das war zweimal Egotronic. Wir spielen heute viel Egotronic in Gedenken an Thorsten Burkhardt, der vor kurzem an Krebs verstorben ist, und wünschen Thorsten eine gute Reise, wohin auch immer. Genau, die Lieder waren zum einen Linksradikale und dann Rande der Sonne hinterher. Gegen Ende werdet ihr noch einige Lieder von Egotronic hören. Jetzt kommt als nächstes der RDL, Radio Dreieckland, Beitrag zu den Bauernprotesten. Es gibt viel Kritik am Bauernprotest. So schlecht würde es den Landwirten nicht gehen. Du sagst aber, besonders die kleine und mittlere Landwirtschaft hat allen Grund, unzufrieden zu sein. Welche Gründe gibt es für die Unzufriedenheit? Ja, es ist einfach differenzierter, als es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Im letzten Jahr ging es den Bauern und Bäuerinnen allen relativ gut. Sie haben gute Einkommen gehabt. Aber ansonsten von der Tendenz her geht es den kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland und in Europa beschissen. Die Erträge stimmen nicht. Es gibt zu viel Arbeit und entsetzlich viel Bürokratie für wenig Geld. Wer macht gern unzählige Überstunden in einer Landschaft, in der immer mehr Spaziergänger mit immer mehr Freizeit immer alles besser wissen? Die Kinder der Landwirte und Landwirtinnen wollen die Höfe nicht übernehmen und die Landwirtschaft hat ein schlechtes Image. Investoren haben Ackerland als Finanzanlage entdeckt und die Kauf- und Pachtpreise sind enorm gestiegen. Für viele Landwirte ist es schlicht nicht mehr bezahlbar. Immer verzweifelter versuchen die Betroffenen mit Gift, Dünger, Wachstum und Protesten gegen eine internationale Konkurrenz anzugehen, die auf gigantischen Feldern mit in Europa verbotenen Giften und billigen Arbeitssklaven arbeiten kann. Das ist einfach die Situation. Das heißt, es gibt zwei ganz unterschiedliche landwirtschaftliche Ausrichtungen in Deutschland. Es gibt auf der einen Seite die kleinen und mittleren Betriebe, die wir teilweise hier in Südbaden noch haben, und es gibt diese ganz, ganz großen Agrarfabriken, und der Tendenz geht zu den Agrarfabriken. Und deswegen ist einfach schlecht und falsch, in diesen Konflikten, bei diesen Demonstrationen von den Bauern zu reden. Heißt, da muss man differenzieren zwischen den kleinen und mittleren Betrieben und der Agroindustrie. Genau, und da sind wir jetzt auch beim Thema Dieselsubventionen. Das heißt, das trifft die Landwirte ganz unterschiedlich. Ich habe hier einfach ein Zitat von Agrar heute. Das ist sozusagen eine Zeitung, die der Agrarwirtschaft sehr, sehr nahe steht, also die Agrarlobby, die sagt, Klein- und Nebenerwerbsbetriebe erhielten im Wirtschaftsjahr 2021 im Durchschnitt eine Erstattung von 874 Euro auf die gezahlte Energiesteuer für ihren Dieselverbrauch. Großbetriebe kamen hingegen durchschnittlich auf eine Steuererstattung von 26.000 Euro. Das ist einfach der Unterschied. Das ist das Problem, und deswegen sind diese Kürzungen, so wie sie im Moment vorgesehen sind, treffen die Verkehrten. Es gäbe sozialverträgliche, gemeinnützige Lösungen, die ich mir vorstellen könnte. Ein steuerbefreiter Sockelbetrag von beispielsweise 5.000 Euro für Agrardiesel würde insbesondere den kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben nutzen, wäre ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit, Klimaschutz und gegen die Verwandlung der Landwirtschaft in eine Agrarfabrik. Also das wäre ein sozial gerechter Vorschlag, aber der lässt sich in der Bundesregierung mit der FDP leider nicht durchsetzen. Immer wenn es um Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit geht, dann stellt sich die FDP taub. Kommen wir zu den Parteien bei den Protesten. Jetzt versucht die AfD ja doch munter mitzumischen. Ist denn die AfD eine Partei, die im Interesse der Landwirte handelt? Erschreckenderweise glauben das viele Landwirte. Ich finde das erschreckend. Die AfD leugnet den Klimawandel, der die Landwirtschaft ganz besonders stark betrifft, und sie ist gegen die zukunftsfähigen Energien, von denen gerade die Landwirtschaft besonders profitiert. Und sie hängt eigentlich auch an der langen Leine der großen Agrochemiekonzerne. Das ist ein bisschen das Problem. Wie gesagt, Viele Bauern und Bäuerinnen setzen leider auf die AfD, aber die AfD vertritt nicht ihre Interessen. Also die im Prinzip ist es ja generell das Problem. Die Demos sind eigentlich gut und wichtig, und auf der anderen Seite gibt es aber auch rechte Umsturzfantasien und diese amerikanischen Kulturkämpfe, die wir die letzten Jahrzehnte in Amerika erlebt haben, die werden jetzt im Moment in neuer aggressiver Form auch nach Deutschland und Europa getragen. Und deswegen stellt sich immer die Frage, wer unterstützt diese Demos und haben die Landwirte nicht die falschen Freunde? Über die AfD hatten wir es ja schon, aber die anderen Unterstützer und Unterstützerinnen der Bauern sind im Moment gerade ganz relativ stark, CDU, CSU und FDP. Und die werden nicht kritisiert. Und ich frage mich einfach, welche politische Farbe hatte die Mehrzahl der Bundeslandwirtschaftsminister, als bundesweit die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe starben? Das waren zumeist Landwirtschaftsminister von CDU und CSU. Und CDU, CSU und FDP, die sagen immer wieder in Wahlkämpfen, und sie sagen das jetzt auch und so steht es auch in den Medien, sie wären die Unterstützer der Landwirtschaft. Aber sie sind die stärksten Lobbyisten der Globalisierung und der großen Agrarfabriken. Das heißt also, im Prinzip geht es darum, große Agrarfabriken durchzusetzen auf einem globalisierten Markt. Und da sind CDU und CSU und FDP die stärksten Lobbyisten für diese Globalisierung. Und sie schaden damit der kleinen und mittleren Landwirtschaft. Und was mich einfach, was mich unglaublich ärgert, ist, dass diese Zusammenhänge von vielen Landwirten nicht gesehen werden. Ja, und zu den Parteien noch. Ich glaube, dass Rot-Grün die Interessen der Landwirtschaft im Moment besser vertritt als die als CDU und CSU. Aber auch Rot-Grün ist zu kritisieren. Wie kann Rot-Grün heute für das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen sein, das der Landwirtschaft massiv schaden wird? Also wir haben doch vor wenigen Jahren noch auch in Radio Dreieckland darüber berichtet, dass wir gemeinsam gegen diese Freihandelsabkommen demonstriert haben, und da war Rot-Grün auf unserer Seite, und im Moment sind sie an der Regierung und jetzt sind sie auf der Seite von Mercosur. Aber wie gesagt, die Bauernproteste, die wenden sich eigentlich nur gegen Rot-Grün, und die falschen Freunde sind eigentlich für die kleine und mittlere Landwirtschaft noch schädlicher. Das ist das Problem, und was mich da einfach immer wieder wundert, erstaunt und entsetzt ist, dass die Menschen das nicht sehen. Also diese Manipulationsfähigkeit der Menschen finde ich tief erschreckend, und die drückt sich teilweise auch in manchen falschen Parolen dieser Bauerndemos aus, die eigentlich inhaltlich berechtigt sind. Also nicht die Thesen, aber die Forderungen der Bauern der kleinen und mittleren Landwirtschaft, dass man sich stärker um sie kümmern müsste. Ein paar Worte, Axel, noch von dir zum ganzen Diskurs rund um diese Proteste. Es gibt ja einerseits den Punkt, dass man sich sehr aufregt über blockierte Straßen, auch die Dominierung von rechts darüber spricht. Andererseits gibt es auch den Punkt, dass diese Proteste deutlich weniger Kritik nach sich ziehen als Blockaden zum Beispiel der letzten Generation. Wie bewertest du diesen ganzen Diskurs rund um diese Proteste jetzt? Ja, also da sehe ich die zwei Ebenen. Auf der einen Seite Staat und Justiz und auf der anderen Seite der öffentliche Diskurs. Also der Staat und die Justiz muss sich durchaus fragen, ob alle Menschen und Straßenblockierer, ob Klimaschützende und Landwirte vor dem Gesetz gleich sind. So steht es eigentlich im Grundgesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, aber es gibt da eine erschreckende Ungleichbehandlung und ein bisschen, das ist vielleicht jetzt überspitzt formuliert, aber ein Stück weit wird man an die Weimarer Republik erinnert, wo auch die Justiz auf dem rechten Auge blind war. Eigentlich sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Ich habe da ein sehr bürgerliches Rechtsempfinden, und das wird dadurch gestört, wenn man die Klimaschützenden, die Idealistischen, wenn man die bestraft, wenn man die in Vorbeugehaft nimmt, wenn die in Knast wandern und wenn die Straßenblockierer auf Seiten der Landwirtschaft da sozusagen anders behandelt werden. Und dann das Thema öffentlicher Diskurs. Also wir diskutieren das jetzt in Radio Dreieckland, aber der öffentliche Diskurs in Deutschland, der wird einfach nicht von Radio Dreieckland bestimmt, sondern von rechten und marktradikalen Medien. Und die Umweltbewegung und die sozialen Bewegungen diskutieren viel zu wenig die ungeheure Rolle der Bildzeitung und der marktradikalen Medien in Deutschland. Und da ist einfach so, dass die im Moment die Meinungsführerschaft haben in diesem Land und dass die im Prinzip auch bestimmen, was gut und böse ist. Das ist ein Problem, das ich nicht nur im Bereich dieser aktuellen Debatten sehe. Also nicht nur im Zusammenhang mit diesen Bauerndemos, sondern das ist generell ein zunehmendes Phänomen, dass die Vorherrschaft über die Debatten in Deutschland hat die Bildzeitung. Und das ist erschreckend. Und das wird teilweise in der Umweltbewegung, in sozialen Bewegungen nicht gesehen, weil wir uns viel zu sehr in unseren eigenen Wahrnehmungsblasen befinden und diese Stärke und Macht der anderen Seite, der konzerngelenkten Medien, nicht sehen. Und vielleicht muss man noch zur der Frage der des unterschiedlichen Vorgehens gegen Bauernblockaden und Blockaden der letzten Generation sagen, dass eigentlich aus linker Perspektive beide Blockadeformen unter den Schutz der Versammlungsfreiheit fallen. Ja, abschließend, Axel, vielleicht noch ein paar Worte, noch ein paar Gedanken dazu, was getan werden müsste, um eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, eine vielleicht auch mehr postfossile Landwirtschaft zu erreichen. Also generell finde ich, was ich einen wichtigen Impuls fände, wäre für diese Debatte, das wäre dieser steuerbefreite Sockelbetrag von ca. 5.000 Euro für Agrardiesel. Das wäre eine gute Teillösung des aktuellen Problems. Das würde die kleine und mittlere Landwirtschaft bevorzugen. Das würde die Agrarfabriken benachteiligen. Das wäre wünschenswert. Aber es braucht diese Debatte nicht nur beim Agrardiesel, wir brauchen eine andere Agrar- und Subventionspolitik, die nicht nur die Interessen der großen deutschen Agrarfabriken und Investoren bedient. Die deutsche Landwirtschaft braucht gute Preise für gute, umweltschonend erzeugte Produkte. Und mit den falschen Freunden, die die Landwirtschaft im Moment hat bei diesen Protesten, lassen sich diese Forderungen, die dem Interesse der Landwirtschaft dienen, leider nicht durchsetzen. Das sagt Axel Meyer, langjähriger Vorsitzender des BUND Südlicher Oberrhein. Mit ihm haben wir über die aktuellen Proteste von Bauern und Bäuerinnen gesprochen. Zäune ziehen, seine Heimat muss man schützen, die laden schon ihr Magazin. Sie wollen wieder schreien dürfen, die Jugend neu zum Hass erziehen. Sie wollen wieder Fackeln tragen in den Straßen von Hamburg und Berlin. Das ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, aber nur solange man jede schießt. Die Menschen an den Grenzen sind die Geister, die wir riefen. Und das weiß doch jedes Kind. Geister kann man nicht erschießen. Sie wollen wieder sagen dürfen, dass Deutschsein eine Tugend ist. Doch niemand wird je fragen dürfen, wer die deutschen Kugeln frisst. Sie wollen wieder sagen dürfen, wenn man nach der Lösung fragt. In diesem Fall ist es ganz einfach, wir brauchen Blei und Stacheldraht. Das ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber nur solange man jede Eindringlinge schießt. Die Menschen an den Grenzen sind die Geister, die wir riefen. Und das weiß doch jedes Kind. Geister kann man nicht erschießen. Ja, das war Sly mit Sie wollen wieder schießen dürfen und jetzt kriegt ihr noch Antilopengang. Wer hat uns verraten? Ich erzähle euch eine wahre Begebenheit von Wolfgang G. aus Marburg-Weidenhausen. Dies ist die Geschichte von Wolfgang. Er hat Anfang der 70er in Marburg studiert. Dann entdeckte er den sogenannten Volkskampf und hat sich in der RAF organisiert. Das hieß Pässe fälschen, Autos klauen, Banküberfall. Was man damals halt so tat, das war eine andere Zeit. Wolfgang fühlte sich so frei, Wolfgang fühlte sich so wild. Staatsfeind Nummer 1, Titelseite Bild. Doch es dauerte nicht lang und sie haben Wolfgang gekrallt. Bei der Verhaftung wurde dein Kopf abgeknallt. Wolfgang war das nicht gewesen, Wolfgang hatte sich ergeben. Er kam in den Knast und dachte nach über sein Leben. Als er wieder draußen war, lief es gar nicht schlecht. Er wurde Gastronom und verdiente so sein Geld. Blieb politisch interessiert und hat in seinem Stadtbezirk erfolgreich bei der Kommunal Wahl kandidiert. Jetzt ist er bei der SPD, jetzt ist er bei der SPD. Oh. Jetzt ist er bei der SPD, das tut doch im Herzen weh. Jetzt ist er bei der SPD, jetzt ist er bei der SPD. Oh. Jetzt ist er bei der SPD, das tut doch im Herzen weh. Oh yeah. Dies ist die Geschichte irgendeines random Dudes. Achtung, Triggerwarnung, sie endet nicht gut. Er war ein, naja, eher durchschnittlicher Kerl. Und wie alle fuhr er jedes Jahr zum Fusion Festival. Ferienkommunismus, eine geile Zeit haben, das Leben doch mal genießen und sich etwas einfahren. Bei der Anreise stand aber dann am Straßenrand die Drogenfahndung rum und der Mann bekam Angst. Er beschloss, bevor er jetzt seinen Lappen verliert, die Beweise zu vernichten und hat alles konsumiert. Kokain, Speed, Isobutyrnitrit, haufenweise Hanf und einen blauen Elefant. Und noch drei Benzodiazepam. Den Rest hat er nicht geschafft, denn die Wirkung war zu stark. Was danach geschah, lässt sich nur noch vermuten. Das war wohl zu viel des Guten. Jetzt ist er bei der SPD. Jetzt ist er bei der SPD. Oh. Jetzt ist er bei der SPD. Das tut doch im Herzen weh. Jetzt ist er bei der SPD. Jetzt ist er bei der SPD. Oh. Jetzt ist er bei der SPD. Das tut doch im Herzen weh. Ja, und weiter geht's. Am 5. Januar fand die diesjährige Beat the System Demo statt. Nachttanz-Demo und Party danach. Ihr kriegt auch noch Musik von der Party, solltet ihr sie verpasst haben, zum Ende der Sendung. Jetzt kriegt ihr als allererstes mal einen netten Jingle und einen kleinen Bericht gibt's danach. Hey, hey, ihr alle im Radio, willkommen zurück zur Hot Beat Session. Heute mit einer Demo-Ankündigung für den 5. Januar 2024 in Karlsruhe. Rassismus, Patriarchat und die Verteilung von Reichtum sind kein Zufall. Die einen sind nicht arm, weil andere mehr wissen oder mehr können, sondern die einen haben wenig, die anderen zu viel und dahinter steckt System. Konkret ist das System, in dem wir leben, geprägt von Nationalismus, Kapitalismus, Sexismus, Antisemitismus, Kolonialismus und allgemein Menschenfeindlichkeit. Ein System, das Armut, Inflation, globale Ausbeutung, Patriarchat, Rassismus, Abschottungspolitik und Klimakatastrophen nicht nur zulässt, sondern aktiv befördert und begründet. Seitdem Grund und Boden eingezäunt wurden und nur noch wenige Menschen darüber verfügen, können Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht mehr ausreichend stillen. Die einen besitzen das Land, die anderen dürfen darauf arbeiten. Wenn sie Glück haben, können sie mit ihrem Lohn die Miete für die Wohnung bezahlen, die ihnen nicht gehört. Neben Übernachten und Essen wird in ihrem Zuhause die nächste Generation Arbeitender großgezogen, welche von Beginn an ins System gestampft und in ihrer Freiheit beschränkt werden. Die Verhältnisse, in denen wir leben, sind aber nicht naturgegeben. Beschränkt und ausgepresst werden, warum wollen wir das akzeptieren? Werden wir nicht. Wir sagen, Solidarität statt Konkurrenz, nieder mit der Exzellenz. Wir haben keinen Bock, uns länger in der kapitalistischen Mühle zermahlen zu lassen. Wir wollen der Ausbeutung ein Ende setzen, dem Arbeitswahn den Kampf ansagen, dem Patriarchat den Mittelfinger zeigen. Die Erde brennt, eine Krise folgt auf die andere. Klima, Pandemie und Krieg. Was soll noch kommen? Wir wollen die bestehenden Verhältnisse zerrütten und das System wegbassen. Luxus für alle. Herrschaft für niemand. Kommt alle am 5. Januar 2024 mit uns auf die Straße und tanzt das System weg. Wir treffen uns um 18 Uhr am Stephansplatz in Karlsruhe. Im Anschluss an die Demo gibt es eine gemeinsame Fußanreise zur Afterparty in der Kulturdose in der Schaumburgstraße 5, wo euch warmes Essen und elektronische Beats vom Feinsten erwarten. Beat the System, Solidarität statt Konkurrenz. Ja, das war ein kleiner Jingle, beziehungsweise der Jingle ist auch der Aufruf der Demo gewesen, zur Demo gewesen. Und dieses Jahr waren zwischen 150 und 200 Leute bei der Beat the System, Solidarität statt Konkurrenz Nachttanz-Demo in Karlsruhe. Es gibt auch Presseberichte, die ihr euch anschauen könnt. Ja, danach auf der Party waren auch knapp 200 Besucher, zwischen 150 und 200 BesucherInnen. Und es gab Küche für alle dazwischen. Und ja, wir konnten auf jeden Fall in der Innenstadt aufmerksam machen auf aktuelle Themen, die uns bewegen und nochmal ein klares Zeichen setzen gegen all die Menschen, die ja vielleicht auch Veränderungen anstreben, aber zum einen eine Welt wollen, die alles andere als angenehm zum Leben ist, aus verschiedenen Richtungen, nämlich die sich eher autoritär und zentralistisch organisieren wollen. Da stehen wir ja nun nicht so dahinter. Sei das dann autoritär national, völkisch oder autoritär zentralstaatsmäßig, auch wenn es da in Richtung Weltregierung geht, whatever. Nicht so unser Ding, ne? Und ja, was gibt es sonst dazu zu sagen? Die Demo war ein Erfolg, es war cool und wir werden es sicherlich wieder machen. Und ihr kriegt jetzt bis ja, Richtung Ende der Sendung dann noch einiges an Musik. Es haben viele Acts aufgelegt, alles wurde gemeinsam organisiert und niemand hat da jetzt auch Gage bekommen oder so. Alle, die da auftreten, treten auf, weil sie die Message cool finden. Und die Message finden wir auch gerade sehr unterstützenswert und sehr wichtig, nämlich Break Beats, Break Borders, Dance Against Nationalism, weil wir gerade der Meinung sind, dass Nationalismus als eines der Dinge, die wir als eines der Grundübel erkennen, sich sowohl in Linken als auch in allen anderen politischen Sphären wieder breit macht. Das finden wir dramatisch und eine traurige Rückentwicklung und deshalb umso wichtiger Solidarität statt Konkurrenz. Break Beats, Break Borders, nieder mit der Exzellenz und der Nationalität. Ja, jetzt gibt's mal eine ganze Weile Mucke von der Beat the System Party. Und ab geht's! Thank you. Mörder, Mörder, Mörder, Mörder. Es gibt spielen kein Fick und geil zum Hörer. Mit einem Strick, dann sind sie leis. Sagst du sie nicht nice? Das ist alles, was ich weiß. Meine Lunge voller Eis. Und ich hör sie rufen, Mörder, Mörder, Mörder, Mörder. Ich geb kein Fick und geil zum Hörer. Mit einem Strick, dann sind sie leis. Sagst du sie nicht nice? Das ist alles, was ich weiß. Meine Lunge voller Eis. Und ich hör sie rufen, Mörder, Mörder, Mörder. Ja, Mörder, Mörder, Mörder. Ja, ihr lieben Zuhörenden, es könnte sein, dass das hier jetzt ein bisschen Soundchaos ist. Das kann ich jetzt leider nicht mehr prüfen und nachvollziehen, weil ich jetzt nämlich nicht mehr hören kann, was ich aufgenommen habe, weil meine Technik abspinnt. Genau, deshalb, wie vorhin angekündigt, wir spielen heute noch ein bisschen Egotronic. Das werde ich jetzt gleich noch reinhauen. Und ansonsten habe ich jetzt hier kurz vor Ende noch einen kleinen Text für euch von die Plattform Bauern Proteste, da das ja gerade so aktuell ist. Will ich euch das nicht vorenthalten. Es gibt ein paar Stimmen und Ideen von Hilfe, Hilfe, da habe ich jetzt zu viel versprochen. Von die Plattform. Genau, hier ist es. Sparen, sparen, sparen. Nicht erst seit Ende letzten Jahres ist das die Agenda der Ampelregierung. Mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen November hat sich die Härte, mit der dieses Vorhaben verfolgt wird, auch einmal drastisch erhöht. Das Heizen unserer Wohnungen wird teurer, weil die Energiepreisbremse früher als zunächst geplant ausläuft. Das Sanktionsregime, das Bürgergeldbezieherinnen bereits jetzt jeden Monat drangsaliert, wird weiter verschärft, dass das 49-Euro-Ticket bald mehr als 49-Euro-Ticket heißen muss und der Mindestlohn nur um ein paar Cent erhöht wird, war ohnehin klar. Gleichzeitig werden die Ausgaben für die Bundeswehr nicht angetastet, weiter fließen also Abermilliarden in die Aufrüstung des deutschen Imperialismus, der sich in Zeiten sich verschärfender Widersprüche zwischen den imperialistischen Blöcken behaupten will. Die Leidtragenden dieser Sparagenda sind vor allem wir Lohnabhängigen. Immer mehr Verschlechterungen in unseren Lohnstandards sollen wir hinnehmen und mit immer mehr Schikane zur Annahme mieser Jobs getrieben werden. Damit wir das schlucken, hat die Regierung wochenlang erklärt, sie wollen die Sozialausgaben nicht antasten. Seien wir realistisch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis noch weitere Teile des Sozialstaats abgebaut werden, um uns als Klasse und damit das deutsche Kapital, das unsere Arbeit ausbeutet, international wettbewerbsfähig zu machen. Ja, da kommen ein paar Begriffe jetzt schon vor, die wir hier und da kritisieren würden, der Klassenbegriff, so wie er da verwendet wird. Doch die Sparagenda der Regierung richtet sich nicht nur gegen die Lohnabhängigen. Die Streichung zweier Subventionen in der Landwirtschaft, die Agrardieselvergütung und die Kfz-Steuerbefreiung trifft die Bäuerinnen hart. Wie hart genau, das hängt vor allem von der Größe des landwirtschaftlichen Betriebes ab. Während Großbetriebe einige fehlende 1000 Euro noch wegstecken können, sind kleine Höfe, wo Bäuerinnen allein oder mit einigen wenigen Angestellten arbeiten, teilweise akut existenzgefährdet. Dabei ist der Alltag von Chefinnen kleiner landwirtschaftlicher Betriebe und ihren LohnarbeiterInnen ohnehin schon seit Jahrzehnten in unterschiedlicher Intensität von Existenzängsten, Überarbeitung und prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen geprägt. Anders als von der Regierung behauptet, ist die Streichung der Subventionen mitnichten ein Beitrag zum Klimaschutz. Diese Darstellung verdeckt den Blick auf die Sparagenda als wahres Motiv, treibt einen Keil zwischen Umweltaktivisten, BäuerInnen und Lohnabhängige in der Landwirtschaft und spielt damit der Regierung direkt in die Hände. Für die meisten Ausgaben, deren Ausgleich jetzt wegfällt, gibt es schlicht keine Alternativen. Eine Streichung der Subventionen senkt also nicht den Ausstoß von Emissionen, erhöht aber die ökonomische Belastung der kleinen Bäuerinnen. Die weitere Prekarisierung der Bäuerinnen und daraus folgend auch die Prekarisierung bis hin zur Möglichkeit großer Entlassungswellen bei ihren LohnarbeiterInnen sind die Folgen. Ein ökologischer Umbau der Landwirtschaft ist dringend notwendig, doch er wird nur wirklich möglich sein, in einer Gesellschaft die Produktion und Verteilung nach Bedürfnissen von ökologischer Verträglichkeit ausrichtet, statt nach Profitmaximierung. Der ökologische Umbau muss von unten durchgeführt werden, basisdemokratisch durch die kleinen Bäuerinnen und ArbeiterInnen, die die Betriebe kollektivieren und sich mit anderen Betrieben, Branchen und Kommunen regional fördern. So, das war der erste Teil des Texts, den ihr auf die Plattform findet vom 12. Januar, zusammen gegen die Verarmungspolitik der Ampelregierung, Solidarität mit den BäuerInnen-Protesten. Findet ihr auf dieplattform.org. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Egotronic und dann war es das auch schon wieder mit Radio A. Nach Was kostet denn dein Feature-MT? 8000 Mark. Nichts Richtiges gelernt und geistig arm. Können nur irgendein Brett erbohren und Trittbrett fahren. Die Erfahrung zeigt, das Leben ist tödlich. Und Audio League macht das Unmögliche möglich. Nichts Richtiges gelernt und geistig arm. Können nur irgendein Brett erbohren und Trittbrett fahren. Die Erfahrung zeigt, das Leben ist tödlich. Und Audio League macht das Unmögliche möglich. Okay, ja, du findest ja, du nicht, ganz zum Ende dass noch die Praktikanten ein bisschen zu euch, schlecht Radio behandeln A, als Anarchistin vor die und Hunde, die Redaktion stirbt aus. Ihr dürft euch gerne melden, Radio Ach, A. Nee. Noblox. Ich glaube, es gibt kein richtiges Leben da im Falschen. Mit uns in Ach, so Mail in Kontakt treten. Lass uns in die Abendseite von Querfunk, einfach querfunk.de. Und da könnt ihr uns anquatschen. Und wir würden gerne eine neue Redaktion bilden. Da wir uns nach 10 Hallo? Jahren langsam ist da aus wer? Dem Radio, zumindest teilweise, könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Das war eine anarchistische Sendung in Karlsruhe. Ja, Leute, das war's mit Radio A heute am 14. Januar. Und ja, ich sag's euch nochmal, ihr dürft euch gerne bei uns melden, und zwar per Mail über die Querfunkseite oder ihr findet Kontaktdaten auf unserem Blog radioa.noblogs.org. Ihr dürft euch gern melden. Warum dürft ihr euch melden? Weil Radio A stirbt. Die Redaktion stirbt aus. Das Projekt gibt es 10 Jahre. Wir würden gerne eine neue Redaktion bilden und den Sendeplatz an eine Gruppe übergeben oder gemeinsam weitermachen. Und tschüss!